Es steht ein Kreuz auf Golgatha, da findet man die Ruhe. Dort litt und schuldig Gottes Lamm, und Gnade fließt uns zu. Man schlug ihn an den Kreuzesstamm und bot ihm Essig an. Er trug geduldig Spott und Hohn und auf die Dornenkron. Golgatha, o Hügel Golgatha, dort floss des Heilandes Blut. Auf Golgatha nahm er meine Schuld auf sich und starb für mich. Für dich auf Golgatha. Dich will ich preisen, Gottes Lamm, du hast mir Heil gebracht. Du hast mich vor der ewigen Qual errettet und befreit. Ja, deine Liebe war so groß, du nahmst mich Sünder an. Ich danke dir, ich bin erlöst, darf ewig bei dir sein. Golgatha, o Hügel Golgatha, dort floss des Heilandes Blut. Auf Golgatha nahm er meine Schuld auf sich und starb für mich. Und starb für dich auf Golgatha.